das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern da rein, Trompeten schmettern da rein. Da Tanz wollen Hochzeit treiben, die Herz allerliebste mein, die Herz allerliebste mein. Das ist ein Klingen und Rennen, das ist ein Klingen und Rennen, ein Pauken und ein Schalmein. Dazwischen schluchzen und stehnen, dazwischen schluchzen und stehnen.